Kundgabe 987. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.06.1939. Wahrheit. Der Geist leitet euch in die Wahrheit. Und alle Gedanken sind also, so ihr die Wahrheit begehrt, Kundgaben des in euch zum Leben erweckten Geistes. So ihr euch nun dieses vom Geiste Vernommene aneignet, also zu geistigem Eigentum macht, stehet ihr mitten in der Wahrheit und mitten in der Erkenntnis. Versuchet also zuerst, der Stimme in euch zu lauschen, das heißt, lasset euren Gedanken freien Lauf und was euer Herz gewillt ist anzunehmen, das erfasset. Denn es legt euch der Herr das rechte Gefühl dessen, was recht ist, ins Herz. Und ihr könnt somit nicht anders im Herzen empfinden als die reine Wahrheit. Nur wo euer verstandesmäßiges Denken die Stimme des Herzens übertönt, dort seid ihr in Gefahr, das Rechte zu verkennen und dem Geist der Lüge zu verfallen. Lasset euch von dem Gefühl leiten und ihr werdet euch nicht auf falscher Fährte befinden, so das Verlangen nach der Wahrheit euch erfüllt. Beachtet ihr allzeit diese Vorbedingung, dann seid ihr geschützt vor allem Irrtum, denn es lässt die ewige Gottheit, die in sich selbst die Wahrheit ist, nicht dem Irrtum verfallen, der in der Wahrheit zu stehen begehrt. Seine Vaterliebe will dem Kind auf Erden die Wahrheit vermitteln, und seine Macht wehret allem Unreinen, Lügenhaften den Zutritt zu dem Herzen des Wahrheitssuchenden. Und der Quell, der Ausgang der Wahrheit, ist immer und ewig nur bei ihm zu suchen. Wer sich nun der ewigen Gottheit selbst anvertraut, befindet sich im Stromkreis seiner Liebe, und er wird gespeist mit seiner Kraft. Ein freies Verhältnis zu ihm, geboren aus der Liebe und dem Verlangen nach seinem Schöpfer, macht auch den Zugang frei zu aller geistigen Kraft, und es kann sich der Geist im Menschen in Verbindung setzen mit dem göttlichen Urgeist und alles ihm als Geistschaubare dem Menschen vermitteln. Er wird jedoch nicht dem Menschen etwas offenbaren, was nicht mit der Wahrheit übereinstimmet, denn erweckter Geist ist an sich Wahrheit, und nur der unerweckte Geist kennt das Licht nicht. Das da heißet Wahrheit. Der Mensch aber, dessen Geist noch unerweckt ist, befasset sich nicht mit geistigen Dingen, sondern hanget noch der irdischen Welt an oder er versucht, Geistiges, wissenschaftlich, also auf rein materiellem Denken zu ergründen, begehret also nicht die Wahrheit um der Wahrheit willen, sondern um Ehre, Ruhm und irdischer Güter willen. Und da Gott und alles Geistige nichts mit der Materie gemein hat, so kann die Wahrheit nimmermehr dem in der Materie Wühlenden von Gott als der ewigen Wahrheit selbst zugehen. Und wieder erkennet ihr die Grenzen, die der Herr gezogen hat, dass ihn und die Wahrheit erkennet, wer der Welt abhold, sich nur dem Geistigen zuwendet. Dass er immer und allzeit der Träger der Wahrheit sein wird und daher bedingungslos dem Wort Glauben geschenkt werden kann, das denen vermittelt wird, die den Herrn suchen in aller Kindlichkeit und Zuversicht. Dass der Vater im Himmel ihr steter geistiger Führer ist und er nur reine Wahrheit gibt dem Erdenkind durch den Gottesgeist, den es selbst in sich zum Erwachen brachte, durch tätige Liebe und Wahrheitsverlangen. Amen.